sind Sie bereit. Bereit für das Unbekannte. Für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was Sie zu wissen glauben. Was Sie jetzt hören werden, wird Ihr Bewusstsein verändern. Sie überschreiten die Grenze in eine unbekannte Dimension. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Four, three, two, será?

Yeah.